Die Campus Radio Kiel WG. Heute. Und Hygiene. Sag mal, Kai, wo bleibt denn eigentlich Kathi? Ist sie nicht schon seit 2 Stunden einkaufen? Alter, nur entspann dich mal, Basti. Zeit ist doch relativ. Außerdem wollte sie noch in die Drogerie. Ja, ich hoffe, sie bringt mir mein Haargel mit. Hallo Jungs, ich hab uns endlich wieder alle Vorräte aufgefüllt. Zeig mal her, wo ist mein Haargel? Was ist denn das? Das ist nicht mein Haargel. Basti, sei mal ein bisschen entspannter. Das ist Bartöl für Kai. Vegan? Ist das zum Essen oder was? Nein, du solltest doch langsam wissen. Ich lege Wert auf eine Pflege, die weder mich noch meine Umwelt belastet. Ich bin im Einklang mit der Natur. Wie dem auch sei, wo ist mein Gel? Also erstmal habe ich uns neue Zahnbürsten gekauft. Ja, und was ist nun da für mich? Also erstmal für Kai eine Bambuszahnbürste. Oh, danke, Kathi. Du denkst aber auch an alles. Und für dich, Basti, für dich habe ich eine rote Zahnbürste und dein geliebtes Haargel extra stark. Oh, Kathi, du bist die Beste. Dann kann ich ja gleich ins Bad. Dann nimm gleich deine neue rote Zahnbürste mit und tausch die alte aus. Dann haben wir jetzt aber beide eine rote, wenn das mal nicht zu Verwechslungen kommt. Wie beide? Deine ist doch die rote. Ich habe mir nun eine extra in Pink gekauft. Nein, seit dem letzten Mal ist meine die rote. Was? Nein, das ist meine. Nein. Oh Mann, wenn ich euch beide so sehe, merke ich wieder, WG-Leben ist nie einfach.